Hallihallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Hollywood Couch. Heute sprechen wir über die Psycho-Thriller-Crime-Serie Hannibal, die aktuell auf Sky läuft. Ja, was gibt es über die Serie Hannibal zu erzählen? Also ich bin natürlich momentan auch selber gerade am Schauen. Ich bin total geflasht, muss ich sagen. Deswegen muss ich gucken, dass mein Urteil hier ein bisschen, na, ich will nicht sagen neutraler ausfällt, aber dass ich mich jetzt nicht von mir selbst hinreißen lasse, diese Serie in den Himmel zu loben, sondern erstmal versuche kurz zu erklären oder zu erzählen, was denn die, ja, was die Serie behandelt. Also es hat nichts mit den drei bekannten Filmen zu tun, außer die Namen, die in den Filmen, die man kennt, oder die Charaktere. Die gibt es natürlich in der Serie auch. Aber die Hannibal-Serie spielt in der heutigen Zeit. Wobei sich die Bücher und die Filme ja natürlich auf einen früheren Zeitraum, ja, die spielen in einem früheren Zeitraum. Der Roman spielt ja zum Beispiel in den 80ern, Roter Drache. Der Film auch natürlich. Das Schweigen der Lämmer war in den 90ern angesiedelt. Und soweit ich weiß, war Hannibal einige Jahre später dann, gegen Ende der 90er, Anfang der 2000er. Hier werden auch die Figuren der heutigen Zeit angepasst. Was ich finde, ist sehr gut gelungen. Nicht ganz so gut wie zum Beispiel in der Superserie Sherlock Holmes, die aktuell auch ab und zu auf ARD läuft. Aber hier haben sie das auch richtig gut hingekriegt. Also die beiden Hauptfiguren, der eine natürlich Hannibal, aber über den spreche ich gleich noch. Und die andere Hauptfigur ist Will Graham. Er wird gespielt von dem Schauspieler Hugh Dancy. Ich hoffe mal, dass man es so ausspricht. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Er ist jetzt, glaube ich, vorher, also vor der Serie Hannibal, wird er in Deutschland weniger bekannt gewesen sein, weil er hat eigentlich nur Nebenrollen gespielt in Filmen wie King Arthur, Shopaholic. Ich glaube, in Guten Händen hat er noch mitgespielt. Ich denke, die Filme kann man vielleicht kennen, aber jetzt, ob er jetzt da wirklich hängen geblieben ist, das kann ich nicht bestätigen. Also mir hat es nichts gesagt. Erst dann in der Serie Hannibal. Und ich muss sagen, wow, Hut ab. Er spielt Will Graham, den Sonderprofiler oder den Sonderermittler des FBI, wirklich klasse. In den Filmen oder im Buch war er einfach nur als sehr intelligenter Mensch dargestellt, der sich gut in Serienmörder hineinversetzen kann. In der Serie, in der Hannibal-Serie, haben sie das jetzt ein bisschen verändert. Was ich finde, ist eigentlich ganz gut geworden, denn sie zeigen, dass Will Graham selber ein bisschen anders ist als normale Menschen. Er ist zwar immer noch sehr schlau und kennt sich so ziemlich mit allem aus, glaube ich, worüber man sprechen kann. In der Serie wird nicht so viel, aber am Anfang kurz darauf eingegangen, dass man vermutet, dass er eine Art Asperger-Syndrom hat und dass deswegen, ja, er diese besondere Fähigkeit hat, sich gewisse Dinge vorzustellen und die speziell in seinen Gedanken nochmal durchleben kann. Und deswegen wird er auch zu diesen Mordfällen hinzugerufen, denn sie erhoffen sich, dass er dadurch dann ein Profil von den Mördern erstellen kann und somit dann das FBI oder die Polizei ja, ihnen helfen kann, damit sie den Mörder fassen können. In der Serie ist das optisch sehr stark umgesetzt worden. Will Graham wird dabei alleine am Tatort zurückgelassen, damit er sich in die Gedankengänge des Mörders hineinversetzen kann oder besser hineinversetzen kann. Dabei schließt er seine Augen und allein durch seine gedanklichen Fähigkeiten lässt er den Mord vor seinem inneren Auge rückwärts passieren bis zu Beginn des Mordes. Und dann kann er den Mord von Anfang an nochmal chronologisch für sich selber ablaufen lassen. Das Besondere auch hierbei ist, dass es jetzt nicht einfach dann mit dem Schatten realisierbar ist, weil er kann ja nicht wissen, wer der Mörder ist, noch direkt. Er hat ja kein Gesicht vor Augen. Und ja, da ist dann auch das Problem für ihn. Seine Gedanken oder sein Gehirn setzt ihn selber als Person für die Morde dann in den Gedanken ein. Also er sieht sich selber, wie er diese Morde ausführt. Das macht ihn natürlich auch sehr zu schaffen und er ist auch sehr anfällig. Er hat nachts Schweißausbrüche. Er schlafwandelt, er hat Probleme, diese Gedanken richtig zu verarbeiten. Und das führt auch dazu, dass er eigentlich von den anderen nicht so sehr gemocht wird, weil er einfach zu viel mit sich selbst beschäftigt ist, um eine Beziehung jetzt zu einem anderen Menschen aufzubauen. Ja, das bringt uns jetzt auch schon zu einer weiteren Hauptfigur. Oder, naja, gut, nicht ganz Hauptfigur, aber doch eine sehr, sehr wichtige Figur der Serie. Das ist die Dr. Alana Bloom. Sie ist eine gute Freundin von Will Graham, arbeitet auch für das FBI oder wird vom FBI zu speziellen Fällen hinzugezogen. Sie kennt auch Hannibal Lecter. Dazu kommen wir aber auch später nochmal ganz kurz. Und diese Dr. Alana Bloom ist auch die einzige Person, die Will Graham etwas von sich preisgibt. Also er sieht sie als eine Art Freundin. Und sie hat nicht nur jetzt ein freundschaftliches Interesse an ihm, sondern auch als Psychologin sagt sie sich immer wieder, okay, so wie er ist, es wäre auch spannend, ihn mal zu analysieren einfach. Aber da sie ja auch freundschaftliche Gefühle für Will Graham hat, lässt sie das natürlich im Hintergrund. Sie ist aber auch immer sehr bedacht darauf, einen gewissen Abstand zu Will Graham zu haben. Ja, und wie ich vorher schon gesagt habe, diese Dr. Alana Bloom kennt auch den Dr. Hannibal Lecter, der in der Serie hervorragend von Mads Mikkelsen gespielt wird. Den kennen sehr viele vielleicht noch als Bösewicht von dem James-Bond-Film Casino Royale. In der berühmten Ich wollte James Bond mit einem, naja, Eierschläger, will ich jetzt einfach mal sagen, was ich noch sehr gut in Erinnerung habe, weil als Mann hat man da doch immer ein bisschen mitgelitten, wenn man die Szene gesehen hat. So, aber weiter zur Serie Hannibal. Also Hannibal selbst ist auch hier wieder so, er hat dieses Elegante, dieses Feine, er hat eine charismatische Ausstrahlung, er ist sehr intelligent, er weiß sich genau auszudrücken. Also es ist einfach eine Figur, mit der man eigentlich, denke ich mal so, gerne befreundet sein möchte. Also man hat so den Eindruck so, oh, das ist eine interessante Figur, von dem möchte ich mehr wissen. Aber Mads Mikkelsen schafft es auch, wie damals Anthony Hopkins, wirklich diesen zwiespältigen Charakter des Dr. Hannibal Lecters gut wiederzugeben. Weil die ganze Zeit hat man irgendwie auch das Gefühl, mit diesem Typ ist irgendwas nicht richtig so, weil diese unheimliche Aura umgibt ihn. Also man hat immer auch irgendwo Angst, weil man genau weiß, okay, jede Sekunde kann sich dieses normale, ja, in Wahnsinn einfach ändern. Und ja, man weiß ja, zu was Hannibal Lecter fähig ist in den Filmen. Er isst Menschen, also ja, also mit ihm möchte man wahrscheinlich nicht alleine in einem Raum sein, wenn er gerade Hunger hat oder auch sonstige Wahnvorstellungen, ja, durchlebt. Er wird auch etwas moderner interpretiert als noch die alte Figur in den Filmen. Also er arbeitet hier wirklich noch als Psychiater, denn es ist quasi die Vorgeschichte der Vorgeschichte, könnte man sagen. Roter Drache ist ja mehr oder weniger die Vorgeschichte von Hannibal Lecter. Also zu Beginn des Buches oder die erste Hälfte des Buches, glaube ich, war das so. Und das hier ist nochmal, also man gibt sich wirklich Mühe, die Figuren nochmal neu einzuführen. Und wie lernen sich Hannibal Lecter und Will Graham kennen? Wie stehen sie zueinander? Das ist so das Augenmerk der ersten Staffel. Ja, und also man kann sich das schon vorstellen, dass es so einen modernen Hannibal Lecter irgendwo gibt. Definitiv möglich. Und die Serie setzt das halt unheimlich gut um. Eine, ja, noch weitere recht bekannte Figur, die im Film vorkommt, ist die Figur von Jack Crawford. Sie wird gespielt von Lawrence Fishburne, den wir natürlich alle noch als Morpheus aus Matrix kennen. Er spielt hier den Direktor des FBI für die, wie war das? Das war die Verhaltensanalyseeinheit, genau. Das ist eine Einheit, die kümmert sich hauptsächlich um Serienmorde oder brutale Morde. Und die werden dann da hinzugezogen, um halt ein Profil zu entwickeln. Wie schlägt der Mörder zu? Was macht der Mörder genau? Und anhand dieser gesammelten Daten können sie dann auswerten und können dann ein Profil halt ermitteln, wer dieser Mörder denn sein könnte. In dieser Abteilung gibt es natürlich auch noch einige Figuren, die in der Serie mehr oder weniger, ja, einen gewissen Part haben, aber Soweit wie ich es jetzt auch gesehen habe, ist es halt eher so, naja, so Stichwortgeber. So eine Person sagt was, Will Graham kommt dazu und tut es halt nochmal etwas besser oder also etwas besser ausführen oder etwas korrigieren. Ist noch nicht so wichtig, kann aber natürlich immer noch im Verlauf der Serie besser werden. Ja, das werden wir dann natürlich im Verlauf der zweiten und dritten Staffel werden wir das alle natürlich noch sehen. Also falls, vorausgesetzt, ihr diese Serie auch ansehen wollt. Für mich ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Was mich auch persönlich sehr angesprochen hat in der Serie, das war die Musik also der kompletten Serie. Ich habe auch schon Stimmen gehört von Leuten, die gesagt haben, okay, das nervt ein bisschen, weil es ist fast die ganze Zeit irgendeine Hintergrundmusik zu hören. Ja, und für mich erzeugt genau diese Hintergrundmusik noch mehr diese unheimliche Stimmung. Es ist sehr, alles sehr, es wirkt sehr angespannt. Es ist sehr düster. Und ich finde, das ist genau so ein wichtiges Element. Man hat immer so das Gefühl, es liegt irgendwas in der Luft, eine gewisse Bedrohung ist da. Das ist wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr gut gemacht worden, finde ich. Also die Musik ist wirklich top. Wobei ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass jetzt einzelne Stücke vielleicht im Kopf hängen bleiben, sondern es ist halt wirklich einfach eher zu sehen, dass die Musik einfach nur die Gefühle, die Emotionen oder so, die, was in der Serie wiedergegeben wird, etwas noch mehr widerspiegelt. Ja, so viel zur Musik. Ich wollte es nur noch mal kurz hervorheben, weil mir war es doch sehr wichtig, das noch mal, ja, deutlich zu sagen, wie toll die Musik doch zur Serie passt. Die Serie selbst hat aktuell 3 Staffeln. Eine vierte soll noch produziert werden, wenn ein neues Studio gefunden wird, das hier das Geld bereitstellt. Aber jetzt auch keine Angst haben, es ist keine nicht zu Ende erzählte Geschichte, sondern die dritte Staffel endet dort, wo auch der Roman Roter Drache endet. Also selbst wenn es nicht weitergeht, die ersten 3 Staffeln ergeben eine zusammenhängende Geschichte, die auch so ein Ende findet. Ich bin jetzt gerade so am Ende der ersten Staffel und ich muss sagen, ich bin richtig heiß drauf, da weiter zu gucken, was da noch alles passiert. Es waren sehr viele Szenen, die mich persönlich angesprochen haben. Ich meine, ich gucke gerne Horrorfilme oder so Psycho-Thriller-Horrorfilme auch. Und ja, es ist einfach faszinierend, wie das jetzt wieder für eine Serie aufgearbeitet worden ist. Ein bekannter Stoff, der jetzt hier, ja, mal neu interpretiert wird und moderner interpretiert wird. Die Mordfälle sind sehr gut überarbeitet worden. Also es ist auch nicht mehr so wie in den Büchern oder was man aus den Filmen kennt, sondern die haben sich wirklich für jeden Mord was Neues einfallen lassen und das auch wirklich sehr detailliert dargestellt. Also die Serie ist auch nicht für jeden was wahrscheinlich. Also wenn jemand jetzt eine Abneigung hat gegen zu viel Blut oder dass er keine Leichen sehen kann, die aufgebohrt, also oder ja, irgendwo an die Wand genagelt sind, sollte sich vielleicht besser überlegen, diese Serie nicht anzusehen. Für alle anderen Fans des Horrorgenres oder die gerne Psycho-Thriller schauen oder generell einfach gerne gut gemachte Serien schauen, sollten sich diese Serie nicht entgehen lassen. Ich finde es halt immer wieder klasse, wie die beiden Hauptdarsteller, Dr. Hannibal Lecter und Will Graham, zusammen interagieren. Das ist wirklich sehr toll umgesetzt. Ich meine, ich schocke auch manchmal da und denkt dann so, auf was genau wollen die jetzt hinaus? Weil die beiden Figuren sind ja auch richtig intelligent und da fühlt man sich manchmal dann doch ein bisschen so, okay, da könnte ich jetzt schon nicht mehr mitreden, wenn die sich so gegenseitig da analysieren und ja, es ist wie eine Art Schachspiel. Man kann es auch nicht immer so hervor, also man kann nicht immer wissen, was kommt als nächstes. Meistens ist es natürlich wieder so, zu gewissen Punkten der Serie denkt man so, ach ja, ah ja, das habe ich schon mal gesehen, das kenne ich irgendwo her. Ich finde aber, das ist gut gemacht, weil dafür gibt es auch sehr viele Momente, wo irgendwas passiert, womit man halt nicht rechnet, weil halt vorher diese bekannten Momente waren. Und dann denkt man, ja, ach, das ist ja alles normal und dann, oh, was war das denn jetzt? Also es gab schon so ein paar Szenen, da hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut, muss ich zugeben. Hat mich wirklich sehr überzeugt. Vor allem halt, also mir persönlich gefallen wirklich diese Rückblenden von Will Graham sehr gut, weil es so ein immer wiederkehrendes Schema ist in der Serie. Er schließt seine Augen, er konzentriert sich, er lässt den Mord rückwärts geschehen. Also nicht rückwärts geschehen, sondern er spult den Mord rückwärts zurück, bis nichts mehr passiert ist, und dann lässt er es vorwärts wieder ablaufen. Das ist wirklich eine Augenweide, wie das dann dargestellt ist, wie er das auch als Schauspieler darstellt. Und natürlich halt die Perfektion eines Hannibal Lecter. Das macht halt eigentlich noch fast am meisten Angst an dieser Figur, weil er sich so perfekt gibt halt. Er plant alles, er weiß genau, was er tut, wie er sich auszudrücken hat, er hat auf alles eine Antwort. Das ist wirklich, ja, schon allein das macht irgendwo Angst, weil er das halt einfach so, ja, er lässt es aussehen, als wäre es einfach, aber alle wissen, es ist wirklich, wirklich harte Arbeit. Und man spürt auch, ja, wie ich vorher gesagt hatte, dieses Böse in seinen Augen. Also man merkt das wirklich so, man wartet eigentlich nur drauf, dass er jetzt aus der Haut fährt, sage ich mal, und da, ja, jetzt halt, ja, irgendjemanden da halt umbringt. So hat man immer den Eindruck zumindest. Also für mich persönlich ist das mal wieder eine Serie, die ich auf jeden Fall zu Ende schauen werde. Und ich einfach nur gespannt bin, wie diese Serie enden wird. Ja, und somit wäre von meiner Seite jetzt zu dieser Serie erstmal alles gesagt. Es kann sein, dass ich irgendwann nochmal ein Spezial mache, wo auch Hannibal als Serie nochmal drin vorkommen wird. Aber jetzt für den Moment, hoffe ich einfach, dass ich euch einen kleinen Einblick in die Serie geben konnte und dass der eine oder andere sich die Serie vielleicht auch jetzt anschauen wird oder es vorhat, das zu tun. Natürlich könnt ihr euch gerne auch mit mir austauschen. Auf meiner Homepage hollywoodcouch.wordpress.com könnt ihr das gerne in Form von einem Kommentar machen. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ich euch bei der nächsten Episode der Hollywood Couch wieder zu meinem Podcast hier begrüßen könnte. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute und habt noch einen schönen Tag. Euer Sascha von der Hollywood Couch.